WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Heute im Radio, ausschließlich hier im Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Ja, und das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf den ersten Anrufer, der heißt Dirk und Dirk ist 40. Guten Morgen, Dirk. Ja, guten Morgen oder hallo, Domian. Ja, hallo. Dirk, um was geht's? Weswegen rufst du an? Ja, folgendes. Ich rufe an hier aus Belgien. Ah. Ja, wusstest du auch nicht. Nein, das finde ich sehr nett, dass du aus Belgien anrufst. Ja, ich wohne ja hier an der Grenze zu Aachen, Lichtenbusch. Ich verstehe, ja, das kenne ich, die Gegend. Genau. Ja. Ich rufe an, es geht sich ja sozusagen um meinen Vater. Ja. Weil, wie ich schon mal mehrmals geschrieben und erwähnt habe im Vorgespräch, was er nämlich gemacht hat mit meiner Mutter und mit mir, das ist nämlich nicht schön. Du musst es nochmal erzählen, weil ich nicht weiß, was du mit den Kollegen besprochen hast. Was hat der Vater gemacht? Kein Problem. Also, er hat sozusagen mich früher sozusagen immer, genau wie meine Mutter, uns eingesperrt. Wir mussten das tun, was er haben wollte und wie er es haben wollte. Das ist, sage ich jetzt mal, auf mehrere Jahre so schlimm geworden, dass meine Mutter und genau wie ich untereinander dachten und sagten, leise, das ist wirklich einer, ein Verrückter, ein Diktator. Mhm. Du sagst eingesperrt, wie? Ja, im Keller eingesperrt, in einem Kellerraum, so ja, dass wir nicht raus konnten. Und da der ja sozusagen damals, genau wie heute, Eigentum hat und viel Geld hat, ja, hatte sich grundsätzlich jetzt nicht alleine wie in unserer Sache, auch gleichzeitig sich hier im ganzen Haus, vom Keller bis, kann man sagen, Parterre und der Obergeschoss, sich überall Fenster machen lassen, die man kann abschließen. Naja, wie lange hat er euch denn dann da eingesperrt in dem Keller? Ja, sozusagen 5, 6, 7 Jahre uns eingesperrt. Wie? 6, 7 Jahre wart ihr eingesperrt in dem Haus? Ja, meine Mutter und ich, so dass wir nichts von der Umwelt wahrnehmen sollen. Und irgendwann wurden sogar auch die Nachbarn misstrauisch. Moment mal, ihr wart eingesperrt in dem Haus oder im Keller? Nein, wir waren im Prinzip im Haus, aber gleichzeitig, wie sagt man so schön, in dem Keller. Kellerraum, ja, vom Haus. Aber ihr konntet euch im Haus frei bewegen? Nee, noch nicht mal. Also im Keller eingesperrt? Ja. Also ganz klar. Wie groß war der Raum, in dem ihr eingesperrt wart? Das war Abstellraum, 3x3, 4x4 Meter, sowas. Und in diesem Raum wart ihr 6 Jahre eingesperrt? Ja, weil wir mussten im Prinzip alles tun im Leben, wie er das haben wollte. Er wollte uns richtig, nach seiner Methode, richtig streng, grausam, brutal erziehen. Wie alt warst du da? Ja, das war in meinem jugendlichen Alter, beziehungsweise in der Pubertät, wie man so schön sagt, 15, 16 fing das an, bis so 2, 23 Jahre. Ach so, das heißt, du warst ja schon älter, also du warst nicht mehr Kind. Nein. Und bist du als einzige Kind deiner Eltern? Ich bin im Prinzip einziger Kind, aber meine Mutter hat zwar noch eine Tochter aus erster Ehe, das heißt, ist ja für mich, auf Deutsch gesagt, eine Halbschwester. Ja. Und okay, den Mann hat sie damals durch einen normalen Sterbefall vom Alter her verloren. Ja. Aber das, was sie sich denn darauf später eine neue gefunden hat, hat sie auch im Nachhinein gesagt, wenn ich das im Voraus gewusst hätte, okay, hätte ich mich nicht darauf eingelassen. Das heißt, es geben Menschen, wie sagt man so schön, die zeigen im Nachhinein mal sein böses oder wahres Gesicht. Ja, wo war denn diese andere Schwester, diese Stiefschwester? Ja, die wohnte zu dem damaligen Zeitpunkt nicht mehr zu Hause. Nicht mehr. Ich will darauf hinaus, ich möchte gerne verstehen, wer da in diesem Haus war. Also im Prinzip warst du die Mutter, ihr wart Mutter, Vater. Und er. Und er hat sich, ich sag das nochmal, über einen so langen Zeitraum, das erinnert mich ja an die schlimmen Geschichten in Österreich. Ja. Natascha Kampusch. Richtig. Ist das damit vergleichbar? Man kann es sozusagen fast oder genauso vergleichen. Wer hat euch denn dann befreit? Wie seid ihr da rausgekommen? Folgendes, der Mann hat nach langer Zeit irgendwann einen Fehler begangen. Er hat den mal vergessen abzuschließen. Hat er sozusagen das Haus für was auch immer verlassen. Ich bin aus dem Kellerraum rausgeflüchtet. Wie kamst du denn aus dem Kellerraum raus? Ja, der hat ja im Prinzip vom Kellerraum, der Raum hat eine Türe und der hat sie immer von außen abgeschlossen, wenn der rausging. Mhm. Und der hat die vergessen, es einmal abzuschließen. Ja, verstehe. Dann bin ich da rausgeflüchtet, durch den Flur, nach der Garage. Die hatte eine Hintertür. Ich raus. Und dann bin ich zu Fuß rausgelaufen, zu Fuß. Und ich wollte zur nächsten Polizeidienststelle. Mhm. Aber da das zu Fuß zu weit war, bin ich nach einem Dorfpolizisten gelaufen. Mhm. Und das ist, jetzt erkläre ich dir mal kurz mal, was das ist. Das ist ein System hier, was es hier in Belgien gibt. Das gibt es in Deutschland nicht. Wenn einer sich anmeldet oder sich ummeldet, umzuziehen, dann meldet man sich am Meldeamt an oder um. Ja. Und irgendwann danach, in den nächsten paar Stunden, nächsten paar Tagen, kommt dieser Polizist auch gucken, ob du auch wirklich da wohnst. Ja. So, bist du in deiner Not zu diesem Polizisten gerannt und hast dem gesagt, hier liegt ein schweres Verbrechen vor. Ja. Meine Mutter und ich werden seit Jahren gefangen gehalten. Das hast du zu dem Polizisten gesagt. Wie hat der reagiert? Was ist passiert? Ja, da der Polizist uns schon wie viele Jahre kennt und auch umgedreht und auch heute, hat er mir auch direkt von Anfang an auch geglaubt, ernst genommen. Ich habe dem Polizist auch gesagt, ich habe nichts davon, wenn ich Ihnen was Verkehrtes erzähle oder was weiß ich hier, was lüge. Ich sag, mir ist das bewusst. Es geht sich um die Wahrheit, es geht sich um Hilfe. Mhm. Ich sag, tun Sie uns einen Gefallen, holen Sie mal bitte meine Mutter und mich da raus. Mhm. Ich habe ihm das so beschrieben, wie du das auch gerade beschrieben hast. Mhm. Hat er das geglaubt und ernst genommen? Ja, weil er hat meine Verzweiflung so gesehen, mein Gesichtsausdruck. Ich war so nervös, ich war so am Zittern, ich war mit den Nerven fix und fertig. Warum, kurze Zwischenfrage, warum ist deine Mutter nicht mit dir geflohen? Ja, wie soll ich sagen, eine Frau an sich ist ja nicht so, wie soll ich sagen, so schlagfähig, nicht so schnell und nicht so... Ja, verstehe, nicht so wendig und so, ich verstehe. Gut, jetzt aber weiter. Der Polizist hat es ernst genommen. Was ist dann geschehen? Ja, dann habe ich ihm gesagt, ich sag, tun Sie uns bitte einen Gefallen. Helfen Sie meiner Mutter und mich da raus. Ich sag, ich bewisse nicht mal noch einer aus, nicht mal weiter. Es geht sich, ich habe ihm dazu beschrieben, ich sag, es ist so sozusagen ein Verbrechen, es geht sich um Leben und Tod. Ich sag, rufen Sie meinetwegen auch bitte Hilfe, Kollegen, Verstärkung, es geht sich. Okay. Der es geht sich hier um Minuten, um Sekunden, raus da. Was ist passiert? Ja. Weil ich ihn darum gedrängelt und gebittet habe, er soll Hilfe, Verstärkung holen, Kräfte. Ja, hat er das denn letztendlich auch gemacht? Er hat mich trotzdem auch ernst genommen. Ja, und dann, wie man so schön sagt, wie die da dann auch an Ort und Stelle da ankamen, ja, erst natürlich erstmal wollte der Vater alles abstreiten, dann wollte er sich, was weiß ich, denen auch noch unverschämt werden, laut werden und aufführen, wie bis zum geht nicht mehr. Mhm. Wie man so schön sagt, er hat sich noch schlimmer aufgeführt als wie ein kleines Kind oder wie sonst ein Verrückter. Mit wie vielen Leuten stand die Polizei da vor der Tür? Ja, die kamen denn sozusagen mit zwei Autos oder Büsschen, Einsatzwagen. Naja. So dass am Ende denn mit, wie soll ich sagen, jetzt mit dem Dorfpolizei zusammen, dass sie denn aber da an 5 Mann waren. Aber dann ist deine Mutter befreit worden. Ja. So. Jetzt ist das ja ein ungeheuerlicher Vorgang. Das liegt einige Jahre zurück. Richtig. Du bist heute 40. Als du befreit wurdest oder da geflohen bist, da warst du Anfang 20, hast du gerade gesagt. Genau. Mhm. Zu was ist dein Vater verurteilt worden? Ja, jetzt kommt es. Bevor das Urteil kam, ja, haben uns die Polizei erstmal befreit. Wir mussten aber auch eine Wohnung bekommen, die wir dann auch bekommen haben von unserem Dorfpolizei. Ja, dann mussten wir auch wieder zurück unsere Sachen da rausholen, was von meiner Mutter und von mir war. Mhm. Dann hatten wir wirklich, brauche ich mich gar nicht mehr zu schämen, das kann ruhig jeder wissen, auch über den Sender. Dann hatten meine Mutter und ich bei unserem Auszug Polizeischutz. Mhm. Jetzt ist denn auch damals, wie ich sagte, meine Mutter auch so geschlagen, die Körperverletzung dabei gefügt und dass sie früher richtig kommen. Ja. Sag mal, zu was er verurteilt wurde. Ja, jetzt kommt es. Weil ich hatte vorher gesagt zu meiner Mutter, wir machen Beweisfotos. Der hatte hier alle, sie hatte alle schwarz und blau, Rücken, wie sagt man das, Hüfte, Becken und so weiter. Jetzt wird er vor Gericht ihr zur Rede gestellt. Der Staatsanwältin sagt an meinem Vater, Herr Schumacher, waren Sie das? Geben Sie es zu. Ja, ich war es, ich gebe es zu, ich habe es gemacht. Der Richter sagt dasselbe. Er antwortet auch dasselbe wie bei der Staatsanwältin. Jetzt kommt das Urteil, Aussage in Aussage. Ja, aber es hätte meine Mutter sich selbst zugefügt. Aber er hat es doch zugegeben. Ja, aber trotzdem, das ist eine Schweinerei. Er ist im Prinzip nicht verurteilt worden. Er hat nur seine Anwaltskosten zahlen müssen am Ende. Da sperrt ein Mann seine Frau und seinen Sohn 6 Jahre in einen Keller. Ja. Er hat die Frau geschlagen. Ja. Er hat dich auch geschlagen? Ja. Und der kommt mit einem Freispruch davon? Ja, das können viele Leute oder alle hier aus unserem Ort und Umgebung nicht verstehen. Ich bin fassungslos. Das muss doch damals, als das aufgeflogen ist, auch durch eure Presse, das muss doch eine Sensation, eine Riesengeschichte gewesen sein. Ja, natürlich, so aber trotzdem stört sich daran oder sagt der Richter, genau wie die Staatsanwältin, wo ist der Zeuge? Zumal ihr das ja gegenseitig bezeugen könnt. Du kannst es bezeugen, was deine Mutter anbetrifft und umgekehrt. Das ist richtig. Viele können nicht verstehen, dass so ein Richter so ein Urteil trifft und viele können auch nicht verstehen, dass man überhaupt bei so einer Gerichtsverhandlung auch so eine komische oder außergewöhnliche Richter hat, so wie auch Staatsanwältin. Das heißt, er ist quasi als freier Mann, nicht quasi, der ist als freier Mann da wieder rausgegangen und hat sein Leben normal weitergelebt. Ja, und geht denn überall erzählen, was will die Ex-Frau, die Alte? Sie hätte verloren, er hätte gewonnen. Er hättet ihr richtige Zeichen, hat es fertig gemacht. Aber sag mal, wenn man 6 Jahre von der Bildfläche verschwindet, dann fällt das doch auch anderen Menschen auf. Verwandten, Freunden, Nachbarn. Richtig, richtig, aber keiner hat sich getraut, hier einzugreifen, weil sie wussten, sie werden auch angegriffen oder beziehungsweise, wie das ja heutzutage ist, das weißt du ja auch, wie man so schön sagt heutzutage, andere Leute Probleme, interessiert mich nicht, hält sich keiner dran auf. Das ist ja ungeheuerlich. Du hast gerade den Raum da unten beschrieben, hattet ihr unten, wie war das mit den sanitären Anlagen in diesem Kellerbereich? Hattet ihr eine Toilette? Ja, was heißt Toilette? Alles hier auf Deutsch gesagt, wie ganz früher hier, wie sagt man das, wie früher in der Römer Steinzeit, alles in Eimer machen. Und wer hat den Eimer weggetragen? Ja, das war irgendwann, wenn der Vater mal kam, irgendwann. Hat der das rausgeholt? Ja, das hat er dann weggeschüttelt und dann irgendwie ins Umspülen und dann wieder neu hingestellt. Und wie ist das mit der Ernährung gelaufen? Wie habt ihr euch ernährt? Ja, wir bekamen im Prinzip hier das Nötigste, was wir haben, was uns zustand, wie er das meinte, bekamen wir. Ja, und dann natürlich, wie man so schön sagt, über den Winter, ja, dann durften wir dann wohl ins eigene Schlafzimmer, ins Bett, aber ansonsten wieder bis zum Abend, wieder andere morgens ab, runter. Was habt ihr denn all die Jahre in diesem Kellerverlies gemacht? Ja, wir haben das solche gesagt, ruhig gehalten und das getan, was er wollte. Ansonsten, wir wussten ja selber, was das für ein fiese, aggressiver Mensch war und ist ein brutales Schwein ist, auf Deutsch gesagt. Weil er immer sagte, der sagte immer zwei Argumente. Als erstes, ich würde euch nie was zuleide tun, genau wie keine Fliehe. Mhm. Als zweites sagte er, wenn er was von mir bekommt, dann kriegt er so einer, dass er nicht mehr aufsteht. Wie bist du von ihm misshandelt worden? Ja, dass er mich denn auch sozusagen hier auch mal links und rechts hier, ja, wie soll ich sagen, hier so Brühl, hier Schmagge, Ohrfeigen und so weiter gegeben hat. Ja. Und dass er mich, was weiß ich, hier wollte mich hier an den Hals packen. Ja. Und was hat er genau mit der Mutter gemacht? Ja, weil das ja eine Frau ist und dann immer schwächer ist als wie ein Mann, die richtig mal verbrüllt und die war sowieso nie im Leben dick, weder heute noch damals. Und wie man so schön sagt, Knochenfehler und den einem hier richtig links und rechts die Schlagen, die schubst. Und was weiß ich, mit der flachen Hand und wenn er sein musste, auch mit dem Gegenstand. Hauptsache, er konnte machen, was er wollte. Nun sind 6 Jahre ja eine unvorstellbar lange Zeit, wenn man in einer solchen Situation lebt. Richtig. Wie habt ihr denn damals eure Situation und eure Zukunft eingeschätzt, wie das da weitergeht? Naja, wir hatten eigentlich, wie man so schön sagt, keine richtige Glauben, keine richtige Hoffnung daran, dass wir überhaupt noch ein langes, gesundes Leben führen können oder da rauskommen. Das heißt, dann eher gedacht, das wird viele Jahre so weitergehen oder kurz oder lang, müssen wir eben dran glauben, dass wir eben nicht noch lang leben, wenn wir weiterhin so gequält, misshandelt werden. Was glaubst du denn, warum er das gemacht hat? Ja, er hatte gerne Spaß und Freude, andere Leute gerne zu verarschen, zu transzendieren. Ein Sadist. Gerade die Leute, die schwach sind oder die nicht, sage ich jetzt mal so, schlau oder intelligent sind. Weil ich muss auch dabei sagen, ich brauche mich auch nicht dafür zu schämen, es ist hier, ich bin auch nicht so schlau intelligent, das heißt, da ich ja, sage ich jetzt mal, nichts gelernt habe, keinen Beruf gelernt habe, nicht studiert habe und nicht konnte, habe ich auf Deutsch gesagt, früher als Kind erstmal eine Sonderschule besuchen müssen. Dann, wie ich mir mal so schön sagte, mal arbeiten gehen konnte und das Arbeitsverhältnis kam, da bin ich bis heute, gehe ich im Prinzip als Gärtner arbeiten. Also Dirk, wir sind jetzt in einer unangenehmen Situation. Du erzählst mir eine unfassbare Geschichte. Ich kann dir nicht gerecht werden. Ich schaue hier gerade auf die Uhr, wir unterhalten uns schon 16 Minuten. Das ist für diese Sendung sehr viel. Ich habe noch Dutzende von Fragen an dich. Ja. Aber abschließend möchte ich dich fragen, hast du denn oder seid ihr denn, habt ihr versucht, nun ist das schon fast 20 Jahre her, aber das ist ja völlig wurscht, nochmal damit an die belgische Presse zu gehen, was für ein Skandal das eigentlich ist? Ja, man könnte es versuchen, aber erstmal muss man das gemeinsam wollen, nicht nur ich, sondern auch vor allen Dingen die Mutter. Ja, weil nochmal alles aufgerührt wird dann. Ja, und jetzt wo meine Mutter eine eigene Wohnung hat, ich eine Wohnung habe und seine Ruhe gefunden habe, weiß jetzt mal, was es heißt, mal leben und leben genießen. Und die Mutter ist 76 geworden am 11. Januar und ich bin letzten Freitag 40 geworden. Wir wollen noch was von unserem Leben und Gesundheit und noch Schönes haben und genießen. Das heißt, wenn ein Prozess nochmal aufgerollt würde, wäre das zu belasten für dich und deine Mutter? Natürlich, vor allen Dingen. Und dann kommt wieder alles hoch und ich bin ein Mensch. Verstehe. Jede Krach und Wut und Streit auf dem Weg. Aber was das anbelangt, da kocht es so hoch in mir am liebsten. Ich sag ja, wenn man sich nicht strafbar machen würde, würde ich ihn oder ihn, was weiß ich, vermöbeln, wenn man das dürfen könnte, oder jemand beauftragen. Du hast gerade gesagt, wir haben jetzt endlich eine Wohnung gefunden. Wieso jetzt erst? Das Ganze liegt 20 Jahre zurück. Ja, die Wohnung habe ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit von dem Dorfpolizist bekommen. Wo habt ihr denn vorher bis dahin gewohnt? Ja, zu Hause. Wie zu Hause? Bei dem Mann? Nee, ich sagte zu Hause bei meinem Vater. Ach so. Und danach so. Hatten wir sozusagen erstmal eine Unterkunft bekommen, vorübergehend. Okay. So, wie soll ich sagen, wie schon mal so Ausländer kriegen, so, oder Obdachlose, vorübergehend. Und dann hat er uns irgendwann mal hier eine Wohnung besorgt. Ich verstehe das jetzt, Dirk, ich habe es jetzt verstanden. Ich möchte jetzt auf jeden Fall, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Da sind noch viele Fragen zu klären, auch die Frage einer psychologischen Betreuung und Behandlung. Ja. Seid ihr denn schon mal psychologisch betreut worden? Ja, wir sind schon mal psychologisch betreut worden, meine Mutter genau wie ich, mal zusammen, mal getrennt. Aber ich bin gern bereit, auch mit deiner Psychologin auch noch zu sprechen. Genau, dann kann man ja mal gucken, wie effektiv das damals war und ob man da noch anknüpfen kann. Was ich dir aber noch zum Schluss sagen wollte, wenn ich das darf. Ja. Da wie ich eben sagte, da ich ja nicht so schlau und intelligent bin und keinen Beruf gelernt habe und auf einer Sonderschule war und habe eben eine Arbeitsstelle gefunden über eine Behinderte vor, das heißt eine Dienststelle für Personen mit Behinderung, das gibt es hier in Belgien. Und habe auch über diese Gesellschaft, auch wenn es eben spät war, besser spät als wie nie, den Führerschein gemacht und habe jetzt ein Auto. Super, das ist doch eine schöne Geschichte. Also weil ich weiß nicht, ob es überhaupt so eine Gesellschaft in Deutschland gibt, weil das ist eine Gesellschaft, wie ich sagte, die nennt sich eine Dienststelle für Personen mit Behinderung. Die sind für Leute, die für geistig oder körperlich Verstehe, die haben Behinderungen haben, die sind auch dafür da, dass die Leute selbstständig werden, Arbeit kriegen und so weiter. Das heißt, denen bist du dankbar und gut, dass die dir etwas unter die Arme gegriffen haben. Genau. So, Dirk, jetzt bitte ich dich aufzulegen, wir rufen dich gleich wieder an. Dir danke ich für das Vertrauen, dass du mir das erzählt hast. Ich bin wirklich erschüttert über das, was du gesprochen hast. Vielleicht können wir in unserem Rahmen euch noch ein wenig helfen. Mich würde das sehr freuen. Ja, mich natürlich auch. Dann legst du bitte auf und schöne Grüße an deine Mutter und von Herzen alles Gute euch beiden. Ja, und ich hoffe, dass meine Mutter das auch weiterhin besser verkraften kann bis jetzt. Weil ich noch sagen wollte, fällt mir gerade ein, jetzt kommt der dickste Hammer, das sagte damals mein Vater noch. Das weißt du ja auch, Domian, das gibt es überall in den Beziehungen, in der Ehe, ob man verheiratet ist oder nicht. Einer ist immer von zwei Partnern, oder als Ehepartner, als Ehe. Als Mann und Frau ist immer einer von den zwei älter als der andere. Und mein Vater ist sowieso jünger als meine Mutter. Und da hat er damals gesagt, wortwörtlich, hör mal, deine Mutter, seine Ex-Frau, ist ja jünger als wie ich. Ja, ich sag, worauf willst du hinaus? Ja, ich mache es kurz, deine Mutter landet sowieso bald, kurz oder lang, im Rollstuhl, im Altenheim oder kann sich mal auf der Kirchhof hinlegen. Ganz schön. Ich sag, was sagst du da? Pass auf, dass du mal nicht zuerst dahin kommst. Okay, Dirk, jetzt müssen wir mal abbrechen hier, sonst rennt uns die Zeit wirklich wahnsinnig davon. Ich fand das wichtig, das kannst du und das darf ruhig jeder wissen. Ja, absolut. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, von mir aus hier die herzlichsten Wünsche und alles Gute. Und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, weil über sowas kann man nur sagen, was ist das für ein ekelhaftes Schweinepaket? Dirk, du legst jetzt bitte auf, ja? Alles klar. Alles Danke, gut, alles ich würde Gute. Die Grüße ausrichten. Sehr gerne, freut mich. Tschüss. Tschüss. Hier ist Regine und Regine ist 40. Guten Morgen, Regine. Guten Morgen, Domian. Regine, um was geht's bei dir? Also im Großen und Ganzen ist irgendwie mein Leben total schief gegangen. Ich hab's nicht verstanden. Geht doch noch schief. Irgendwie geht bei mir alles schief. Was ist denn Schlimmes passiert, Regine? Naja, also ich bin mit 16 halbweise geworden. Ja. Da ist mein Vater gestorben. Durch Fremdverschulden. Das heißt, er ist ermordet worden? Naja, nee, nicht so direkt. Es ist mehr so indirekt gewesen. Also wir haben in einem kleinen Dorf gewohnt und in diesem Dorf, da sind manche Leute halt der Ansicht, dass andere Leute nach denen ihrer Pfeife tanzen müssten. Mhm. Und also mein Vater selber, der hat sich eigentlich nicht gefallen lassen. Der hat dann auch gesagt, eben halt, wenn du was von mir möchtest, also wenn ihn jemand angesprochen hat und hat eben gesagt, spring so wie ich pfeife. Dann hat eben halt Erbe gesagt, wenn du was willst, dann geh zu deinem Anwalt und lass eine Klage schreiben und dann sehen wir uns auf Gericht wieder. Wie ist er denn ums Leben gekommen? Naja, also der Nachbar, der war zu faul, Laub zusammenzukehren und da hat er meinen Vater geheißen, einen gewissen Obstbaum umzumachen. Ja. Rechtlich gar nicht durchsetzbar. Ja. Und also mein Vater hat dann den Spruch gesagt, geh zu deinem Anwalt. Und da hat Regine, er sich ich schlag mal vor, sag mal erstmal, wie er ums Leben gekommen ist. Und dann gehen wir in die Geschichte rein. Wie ist er ums Leben gekommen? Er hat dann einen Herzinfarkt gehabt durch diese Sache. Ah, verstehe. Also der Nachbar, der hat dann meine Mutter sich gegriffen. Und meine Mutter, die ist aus einem anderen Holz gestrickt. Der kann man wirklich was sagen. Mhm. Und die macht das. Mhm. Ich verstehe, dann das meinst du mit Fremdeinwirkung. Also mit 16 Jahren ist diese schlimme Sache passiert. Du wolltest aber noch weiter erzählen, was so schief läuft in deinem Leben. Oh je, wenn ich alles zusammenrechne, da wird's länger. Das wird zu lang. Oder wir gehen mal jetzt in die Gegenwart. Was ist im Moment das Schlimmste? Im Moment ist das Schlimmste mein jetziger Freund. Was macht der Freund? Das ist ganz egozentrischer Mensch ist das. Das habe ich bisher auch gar nicht so realisiert. Ich habe immer gedacht, naja, irgendeine kleine Macke hat ja jeder. Wie lange bist du denn mit dem schon zusammen? Mittlerweile sind's, also wir hatten da schon mal eine Unterbrechung, aber wenn man alles zusammenrechnet, 10 Jahre. So lange? Ja. Und ja. Du sagst, das ist ein egozentrischer Mensch. Woran macht sich das bemerkbar? Also wo wir uns kennengelernt haben, da hat es auch schon gefunkt und eines Tages hat er mir gestanden, dass er von Obdachlosigkeit bedroht ist. Ja. Er wäre quasi aus seinem Zimmer geflogen, hat er zur Untermiete gewohnt. Ja. Und es hat ihm halt gefunkt. Damals war auch so alles in Ordnung. Er hat sich wohl immer gut benommen mir gegenüber. Und ja, ich meine, wir sind uns halt grün gewesen, wie man so sagt. Und da habe ich ihn zu mir genommen. Erzähl mal nicht so die ganze Geschichte von vorne, sondern woran du merkst, dass er dich schlecht behandelt, dass er egozentrisch ist. Was macht er? Egozentrisch, also so richtig losgegangen war das, ganz massiv war das mal gewesen. Da ist sein Vater schwer krank gewesen und ist dann auch nach ein paar Monaten gestorben. Und wo das schon mit der Krankheit losging, da hat er jeden Tag telefoniert, wie ein Verrückter. Dann hat er mir jeden Tag die Ohren voll gesungen darüber, ich kann ja nichts ändern. Mir hat es leid getan und ich habe ihm das auch gesagt, dass mir das leid tut. Nun gut, das ist eine Ausnahmesituation, da kann man ja noch Verständnis für haben, dass ein Partner dann vielleicht anders tickt als sonst. Wie, beschreib doch mal ein bisschen näher, wie behandelt er dich denn? Also, wo das zum Beispiel mit seinem Vater losging, das war eine sehr massive Sache, da ist er eines Tages so richtig ausgeflippt noch im Telefonat und ich war gerade am Spültisch gestanden und da hat er mich gepackt und hat meinen Kopf unter Wasser gedrückt, ins Fitwasser. Oh. Da haben wir ja schon ein schlimmes Beispiel. Der hat den ganzen Kopf unter Wasser gedrückt. Also das ganze Gesicht, die Haare haben noch rausgeguckt, der Hinterkopf. Aber das Gesicht und bis zu den Ohren war ich im Wasser. Das heißt, du hattest Erstickungsangst? Ja. Ich war ja auch nicht vorbereitet. Ich stand ja mit dem Rücken zu ihm. Ich habe ja die Hände im Fitwasser gehabt. Ich war gerade mit Aufwaschen fertig. Wie lange hat er dich untergedrückt? Ja, das war... Oh Gott, schwer zu schätzen. Ich meine, ich lebe ja noch ein paar Sekunden vielleicht. Ja, das kann man schwer schätzen im Nachhinein. Das ist ja nun schon sehr, sehr massiv, was er da gemacht hat. Hat er dich auch schon geschlagen? Hat er auch, ja. Beschreib mal, wenn er dich schlägt, wie schlägt er dich? Naja, also er steht vor mir, manchmal steht er hinter mir. Also das mit dem Schlagen, das hat sich ja jetzt gegeben. Jetzt ist es mehr so die psychische Sache, die er jetzt erfährt. Er schlägt dich, wenn er dich schlägt, ins Gesicht? In die Ohren, und also an die Ohren ran. Und da habe ich dann mal so ein Summen im Ohr gehabt. Mhm. Und da ist mir dann auch eine ganze Weile immer mal schwindelig gewesen, wenn ich eine Treppe rauf oder runter gegangen bin oder wenn ich auf dem Balkon gestanden habe. Jetzt geht er psychisch also immer vor. Wenn ich immer wenn ich irgendwo oben gestanden habe und runtergeguckt habe, da ist mir dann ein bisschen schwummrig gewesen. Das hat sich aber wieder gelegt, noch eine Weile. Okay. Wie geht er psychisch vor? Was macht er? Also, es war früher, also wo er geschlagen hat, war es noch nicht so massiv. Aber jetzt, seitdem er eben halt erkrankt ist, da ist es ganz verrückt. Was für eine Erkrankung hat er? Er hat eine Krebserkrankung. Wie weit ist die fortgeschritten? Er ist bestrahlt worden und hat Chemo bekommen. Die Chemo hat er nicht vertragen, die haben sie wieder abgesetzt. Die Bestrahlung, die hat 6 Wochen gedauert. Und dann ist er aus dem Krankenhaus gekommen. Und also das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, die Bestrahlung. Er muss jetzt immer zu den Nachsorgeuntersuchungen. Hat er eine Überlebenschance? Er hat sogar eine sehr gute. Also ihm geht es relativ gut. Was für ein Krebs ist das? Lymphdrüsenkrebs. Mhm. So, jetzt aber nochmal zu dem psychischen Vorgehen. Was macht er denn mit dir? Wie quält er dich seelisch? Also so unter Druck hat er mich ja schon immer mal gesetzt. Wenn du das nicht machst und wenn du dies nicht machst, dann passiert das und jenes. Da habe ich mich aber immer nicht beeindrucken lassen. Und da habe ich eben dann mal eine Ohrfeige gehabt, früher eben, wo er geschlagen hat. Und jetzt ist es eben so, also... Es hat ja jeder mal eine gute Situation im Leben und eine weniger gute. Und wenn ich was Schönes habe, wenn ich was Gutes habe, wenn mir was Tolles widerfahren ist, was Positives, dann möchte er auch was davon haben. Ob es ihm zusteht, ist eine andere Sache. Aber wenn ich was Negatives habe, oder wenn ich eben... Moment, dann will er auch davon was haben. Was heißt das? Wie verhält er sich dann? Also ich habe zum Beispiel mal von einer Verwandten ein Geld geschenkt bekommen und da wollte er was haben. Okay. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch ein Haus geerbt gehabt. Ja. Und ja, er ist so ein bisschen so ein bisschen auf der Schiene, dass der Mann das Geld haben muss, das Haus haben muss, das Sagen haben muss. Mhm. Mhm. Und die Frau, die hat irgendwo dahinter zu stehen und mit dem Putzlumpen drumherum zu wischen. So, wir haben jetzt eine Ahnung. Wir wissen es noch nicht so ganz konkret, aber ich glaube, wir haben eine Ahnung, dass dieser Mann auch psychische Gewalt ausübt oder dass er zumindest sich da nicht korrekt verhält. Und ich höre aus all dem, was du erzählst, dass dir das Wasser bis oben steht, dass du nicht mehr kannst. Da ist, glaube ich, schon ein Meter Wasser drüber über mir. So, da frage ich mich sofort, Regine, warum? Warum bist du bei dem noch? Ich habe sonst niemanden auf der Welt mehr. Ach, Regine, jetzt machen wir mal halblang, Mensch. Doch, ich habe sonst niemanden mehr. Dann sage ich jetzt mal ganz provokant, na und? Dann sei lieber einsam, alleine und hab keine seelischen Schmerzen, die dir ein Mensch zufügt, als in so einer Hölle zu leben. Ich habe schon mal versucht, da rauszukommen. Darf ich das noch erzählen? Ja. Wo er mich damals geschlagen hat, wo sein Vater krank war und er mich in die Spüle reingedrückt hat, in das Fittwasser. Da ist er danach über die Straße gegangen und hat die Nachbarschaft belästigt. Mhm. Aber nicht gewalttätig, sondern er hat die bloß eben halt dumm zugequatscht. Mhm. Und ich habe durch diese Fittwasser-Sache ja einen heiden Schreck gekriegt und eine Sauangst gekriegt, was als nächstes kommt. Und da habe ich bei der Polizei angerufen. Mhm. Und da habe ich das kurz geschildert und da kam auch eine Streife. Ja. Und die bestand aus eben älteren Polizisten und eben jüngeren Polizisten. Ja. Und der Ältere, der war wohl der Vorgesetzte. Ich kenne mich da nur nicht so aus. Und also der hat die Ruhe weggehabt. Also dem hat das überhaupt nicht interessiert, ob ich da im Fittwasser eben halt gedrückt worden bin. Okay, was ist daraus geworden aus diesem Kontakt mit der Polizei? Naja. Der jüngere Polizist, der hat das dann angeregt, dass mein Freund 48 Stunden Hausverbot kriegt. Mhm. Und das hat er sofort durchgesetzt. Und der Ältere, der stand richtig mit den Händen in die Hosentaschen ans Auto gelehnt und wartete. Und der Jüngere ist mit in die Wohnung. Und da musste mein Freund sich ein paar Sachen zusammenpacken für 2 Tage. Und der Jüngere ist da die ganze Zeit daneben gestanden. Und der hat mich auch gebeten, dass ich mich woanders hin verzieht er mal, damit ich nicht direkt daneben stehe, damit dann irgendwie, was weiß ich, was losgeht, vielleicht damit er noch mich zusammen noch haut oder was war Sache. Ja. Und der hat sich die Sachen zusammengepackt und der Polizist, der Junge, der ist mit raus und wollte der Ältere schon wegfahren und hat den Jungen auch gedrängt und der Junge, der hat gesagt, ich warte, bis der um die Ecke rumgelaufen ist mit seinen 7 Sachen. Und ich habe mich eingeschlossen im Haus. Regine, da resultierte aber, dass er 48 Stunden sich da nicht nähern durfte. Aber es resultierte nicht daraus, dass du dich getrennt hast. Ja, der Gaudi kommt noch. Das war im Februar gewesen. Da war es ja kalt auch noch. Mhm. Der ist stehenden Fußes aufs Sozialamt gegangen bei uns. Mhm. Hat gesagt, dass er auf der Straße steht. Mhm. Dann hat die gute Frau im nächsten Männerwohnheim angerufen und da war nur gerade voll im Winter. Mhm. Mach's mal nicht zu ausführlich. Ich will mal wissen, worauf es hinausläuft. Die hat den stehenden Fußes, stand die mit dem vor der Türe, deren steht er weg. Die klingelt, ich habe die bis dahin nicht gekannt, ich habe mir sehr froh nichts zu tun gehabt. Ja. Mach nicht an die Türe auf, weil eine Frau davor stand. Ja. Und schob die Wuppe auch wieder drinnen. Die hat den regelrecht reingeschoben und das war's. Okay, Regine, was auch immer da passiert ist, das ist jetzt auch alles egal. Es geht nur darum, dass du da raus musst. Nur darum geht's. Der geht nicht. Wieso der geht der? Nein, du musst gehen, nicht er geht nicht. Du musst gehen. Und wenn du Angst hast, du hast Angst davor, das merke ich, dann rate ich hier ganz dringend, ganz dringend, dass du dir Hilfe holst von außen, dass dich jemand dabei... Ich hab's versucht. Ja, dann versuch's nochmal. Wenn man das erste Mal scheitert, muss man das zweite Mal versuchen. Ich bin schon von Pontius bis Pilatius gegangen. Immer klammheimlich. Ich muss ja immer sehen, dass der das so nicht mitkriegt. Was soll ich ihn immer mitbringen? Und da wollen sie immer mit dem reden. Ja, und lass mal auf, Regine. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen und dir mal ein paar Anleitungen geben, wie du das sehr schnell hinkriegen kannst. Ohne großes Theater. Und der macht mich auch immer nieder, immer wenn ich... Nein, jetzt nicht mehr über ihn reden. Die Sache ist völlig klar. da müssen wir gar nicht mehr reden. Mhm. Das Urteil ist gefallen über diesen Mann. Es geht jetzt nur um die Zukunft und es geht nur um dich. Es geht jetzt nur um die Frage, wie kommt Regine da raus? Nicht, was er noch irgendwann mal gemacht hat. Das glaube ich dir alles. Das glaube ich dir alles, Regine. Ich habe schon gemerkt, dass das ein großes Problem für dich ist und dass du da Angst vor hast. Und das nehme ich auch sehr ernst, Regine. Deswegen wird jetzt die Sabine dich anrufen. Ja. Und dir das mal so haarklein erklären, was du, wie du da rauskommen kannst und wie du es auch einfach organisieren kannst. Und dann musst du es machen. Regine, du bist 40 Jahre alt. Du kannst nicht die nächsten 40 Jahre deines Lebens in so einer Hölle leben. Du musst, auch wenn es dir schwerfällt, mit Hilfe von außen, musst du das durchziehen. Sonst bist du verloren. Es ist auch so, ich wohne in einem sehr kleinen Ort und das ist ja damals auch bemerkt worden. Also dieser Polizeiauto vor der Tür und so. Und das kommt dann ja alle Tage vor. Und hier in dem Ort, bevor hier ein Polizeiauto hinkommt, also geht eher die Sonne im Westen auf eigentlich. Aber alles haben egal. Haben sich hinterher noch Nachbarn gefunden, die haben mich noch mundtot machen wollen. Ich habe mir das gefallen zu lassen und ich kann doch nicht in unserem schönen Ort die Polizei kommen lassen. Auch alles egal, Regine. Es geht nur um dich. Aber das macht mich ja auch fertig. Ja, aber du musst auch aus dem Ort weg. Das ist auch schon ganz klar. Du musst auch weg aus dem Ort. Du kannst da nicht. Ich weiß noch nicht wohin. Ja, genau darüber werden wir jetzt reden. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich an. Und dann habt ihr Zeit und Ruhe, das im Detail zu besprechen. Einverstanden? Ja, ist in Ordnung. Dankeschön. Sehr gut, Rien. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir wirklich von Herzen viel Glück. Und du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, ich lege auf. Okay. Danke, recht schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.37 Uhr. Hier ist André. André ist 23. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, André. Was geht's bei dir? Also, bei mir geht's eigentlich... Also, darf ich erst was zu der Frau davor sagen? Ja, klar. Meine Mutter lebt genau in so einer Situation. Ganz genau. Und die wird auch ständig nur von ihrem Mann runtergemacht und die schafft einfach den Sprung da raus nicht. Selbst mit Hilfeangeboten nicht. Das heißt, du kannst ja auch nicht helfen? Nee. Also, ein bisschen gehört auch immer dazu, sich helfen zu lassen. Ja, klar. Und solange die von sich aus nicht sagt, ne, ich muss jetzt hier weg, dann kann ich nichts tun und eigentlich nur dabei zusehen. Ja, das stimmt, ja. Aber eigentlich rufe ich wegen was anderem an. Aber ich drücke der Frau auf jeden Fall die Daumen. Sehr nett von dir. Ich schaffe das. Sehr nett. Ich rufe eigentlich an wegen meiner Leidenschaft, also wegen meinen Vorlieben in Sachen Sex und Fetisch. André, ehe du jetzt uns spannende Sachen erzählst, sprichst du da mit einer Freisprechanlage? Ja, das ich werde es mal abmachen. Bitte, ja, das klingt gar nicht gut. Besser? Ja, das hoffe ich. So, wir reden jetzt über Sex und Fetisch und über Schweinkram. Ja, genau. Ja, und zwar, es geht darum, dass ich halt sehr relativ tabulos bei den Sachen Schmerz und Sex halt angeht. Und auch, ich bin sehr in der SM-Szene drin, ich escorte auch nebenbei und ja. Mensch, darüber so aus. Wir wollen mal schnell übersetzen. Also du bist ja in der SM, Sadomaso-Szene, und du escortest nebenher. Das heißt, du arbeitest als männliche Prostituierte. Ja, nicht ganz so sehr. Hört ich bezeichne mich nicht gerne so. Ja, ich weiß, ihr hört das nicht so gerne, aber letztendlich ist es das, ne? Ja. Oder? Ja, stimmt. Ja, gut. Erzähl mal, wie oft machst du das? Ich mache das nicht sehr oft, ich mache das für alle 2 Wochen, nur dann mal für so eine Session, also die ich bezahlt bekomme. Aber ich habe auch private Sessions und die habe ich häufiger. Was sind das für Sessions? Ja, eine ganz normale Master-Sklaven-Session, also meistens so das, was man sich darunter vorstellt. Meister und Sklave? Master und Sklave, genau. Und du bist auch mit Erziehung. Ja, und welche Rolle nimmst du dann ein? Ich nehme die des Master ein. Ach so, okay. Dann kann man dich buchen. Und kann dann die Wünsche äußern, was du mit einem machen sollst. So ganz kann man nicht seine Wünsche äußern. Ah ja, das gibst du ich vor. Das gebe ich vor. Also Grenzen sind natürlich einzuhalten, die werden vorher klar besprochen. Manche wollen ein Codewort, andere nicht. Ich lehne es eigentlich ab, eins zu nehmen, denn ich verlasse mich gerne auf mich selber und bin damit bis jetzt noch nicht aufs Maul gefallen. Irgendwie. Welche Grenzen hast du denn? Also ich habe Grenzen in Sachen Kindern, Tiere, aber Blut und Knochenbrüche mache ich auch nicht und ich schneide auch nichts ab. Das ist ja freundlich, dass du, also Knochenbrüche, das machst du nicht. Ach, aber du schneidest auch nichts ab. Nein, ich schneide auch nichts ab. Da bin ich schon mal beruhigt. Aber im Ernst, gibt es Menschen, Ich gehe davon aus, dass du hauptsächlich Männer bedienst oder auch Frauen? Ja. Männer. Nur Männer. Nur Männer. Es gibt Männer, die haben auch den Wunsch, brich mir mein Bein. Ja, so, also ich habe mich noch nie mit so jemand getroffen. Allerdings, ich habe übers Internet mit jemandem ausgemacht für eine Session und so. Ja. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er selbst auch Toys da hat. Und dann schreibt er mir, ja, hab alles da, Daisy und Totschläger auch. Was heißt, du musst das ein bisschen erklären. Also ein Daisy, ein Baseballschläger und ein Totschläger. Ja. Ist so eine schwere Bleikugel an so einem Handteil. Ja. Womit man dann eigentlich jemanden auf die Schläfe hauen ja, soll. Ja, ja. Mhm. Ja, das hätte er auch da. Mit dem habe ich mich nicht getroffen. Weil der das dann war zu mir irgendwie zu heavy. Und du sagst, du schneidest auch nichts ab. Was wünschen Männer denn, dass man ihnen abschneidet? Zum Beispiel ein Stück Vorhaut oder ein Stück Fleisch raus. Allerdings so Kleinigkeiten, so Cuttings an sich mache ich auch schon noch. Achso, Kleinigkeiten machst du dann auch? Ja. Was denn für Kleinigkeiten? Was? Also jemanden nur an der Brust so ein bisschen einritzen und sowas. Das ist nur so für den Kopf praktisch. Aber ich bin die werden geschnitten und ja. Aber ich bin beruhigt, du schneidest den Männern nicht die Brustwarze ab. Nee, aber so. Nadeln ist schon. Nadeln, was genau bedeutet Nadeln? Nadeln ist halt eine Nadelung zum Beispiel. Dann mehrere Nadeln durch den Nippel oder über der Brust, unter der Haut durchzuschieben. Das sind so, ja, wie soll ich sagen, so Kleinigkeiten. Du meinst nicht Akupunktur? Nee, ich meine nicht Akupunktur. Die Nadel wird nicht gerade da reingesteckt, sondern die wird unter der Haut durchgeführt und kommt dann meistens am anderen Ende wieder raus. Wie dick sind die Nadeln? Oh, nicht so sehr dick, wie man die sich vorstellt von der Spritze. Ein bisschen dicker und manchmal noch ein bisschen länger. Aber sag mal, da auch noch ein bisschen länger, aber die bin ich noch nicht am Benutzen. Aber da kann man doch den Menschen üble Infektionen zufügen, wenn die nicht sterilisiert sind. Also die Nadeln sind immer steril. Das sind einmal Nadeln, die werden nicht wiederholt genommen. Auch bin ich, die Haut, wo ich die durchsteche, beziehungsweise reinsteche, desinfiziere ich vorher. Bis jetzt hat das ausgereicht. Ansonsten würde ich sagen, je nachdem, wo man spielt, ne, das stinkt blöd, aber da ist die Sau halt selber schuld. Habe ich gerade richtig gehört? Da ist die Sau halt selber schuld? Ja. Sagt man das so in den Kreisen? Ja, sagt man so. Ah ja, okay. Ich kenne mich da nicht so aus. Also es kommt drauf an, wie man mit denen umgeht. Hör mal, du bist so krass drauf, du bist erst 23. Wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt seit 2012. Seit 2012. Ist das dein Hauptberuf? Nein, mein Hauptberuf, ich bin eigentlich gelernter Koch. Ja. Aber ich wünschte, das wäre mein Hauptberuf. Aber du gehst deinem Hauptberuf noch nach? Nee, mittlerweile nicht mehr. Warum nicht? Also zurzeit bin ich arbeitslos, weil ich gerne mich umorientieren würde. Das Kochen ist mir sehr anstrengend geworden und auch sehr belastend mit der Zeit. Und ja, ich würde lieber gerne was anderes machen. Darf ich raten, was du lieber anders machen würdest wollen? Ja. Ja, in diese Richtung, die du gerade beschrieben hast, würdest du das gerne professionell machen als Mann? Ja, wirklich sehr gern. Hast du mit den Männern dann auch Sex? Manchmal. Also es kommt drauf an. Also eher nicht. Außer die Session macht mir wirklich Spaß und ja, ich habe dann auch Lust dazu. Also jetzt nur, weil jemand da drauf steht, auf Ballbusting. Ist nicht automatisch, dass mich das auch antönt irgendwie. Was ist, du musst es immer übersetzen. Was ist Ballbusting? Ballbusting sind Eiertritte zum Beispiel. Ach, da hast du Spaß dran? Ja, also das macht mir Spaß, aber das geilt mich jetzt nicht auf. Ach so, verstehe. Das geilt ja nur den Kunden auf. Ja. Da kann man ja jemanden auch ziemlich verletzen, oder? Es geht, also kaum eigentlich. Man kann ihm jetzt nicht die Eier abtreten oder so. Ich werde mal meinen Urologen fragen, was der davon hält. Also ich glaube, der hält bestimmt gar nichts davon. Davon bin ich überzeugt, ja. Aber was war so in deiner noch relativ jungen Erfahrung in diesem Bereich, in diesem Job, doch auch für dich das Heftigste, was du machen musstest? Oder was du gemacht hast, du musstest ja nicht machen. Also ich musste nicht, aber ich habe es freiwillig getan, weil wir schon öfter vorher drüber gesprochen haben. Und das war, jemanden mein Kaviar zu fressen gegeben. Also auf dem Teller und dann sollte der das fressen. Ach, sag es nicht. Das ist ja schrecklich. Ich will es gar nicht. So. Ich will jetzt gar nicht. Das war eine sehr eklige Erfahrung, wirklich. Ich habe selber fast gekotzt und ich musste mich richtig zusammenreißen. Also, allerdings den danach dazu zwingen, dieses eigentliche Zwingen an sich, das hat mir gefallen. Wir müssen mal, also wir führen hier jetzt ein dokumentarisches Interview über eine tabulose Sexualität. So. Und dann muss man das auch alles erklären, sonst bringt das nichts. Für die Menschen, die nicht wissen, was Kaviar bedeutet, Kaviar ist Stuhlgang. Und in der Tat ist das eine, wie ich finde, eine ausgesprochen perverse Variante der Sexualität, die uralt ist, finden wir in vielen alten pornografischen Schriften, aber die es offensichtlich heute auch noch gibt. Und das hast du gerade beschrieben. Was empfindest du oder wie siehst du einen Menschen, der so etwas von dir verlangt, der so etwas will? Also, ich sehe so einen Menschen, also die Menschen haben immer zwei Seiten leider. Die haben einmal ihr normales Ich und die haben diese Sklavenseite. Ich sehe die Menschen eigentlich vordergründig immer noch normal irgendwie. Also dass der ist immer noch ein Mensch. Ja, natürlich ist er immer noch ein Mensch. Aber klar. In der Session ist er einfach geschenkt, nur ein Stück Dreck. Okay, das ist die Rolle, um das nicht zu misszuverstehen jetzt. Dennoch würde ich, wenn mir jemand das erzählt, Sklavenrolle hin, Sklavenrolle her, ich würde einen solchen Menschen verachten. Weil ich das so pervers finde. Und da, ich finde, irgendwo ist auch ein Punkt, wo ich dann, ich bin ja nur auch in Sachen Sexualität, wo ich so sage, okay, komm, man soll da freie Bahn lassen und Hauptsache man schadet niemandem, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Irgendwann finde ich, ist auch mal Ende. Also, das war jetzt selbst auch kein Sklave, sondern nur ein Masochist. Ich meine, du musst mich doch eigentlich verstehen, weil du würdest das ja auch nicht machen. Das Fressen auf keinen Fall. Okay. André, das erzählst du uns jetzt mitten in der Nacht, wo wir uns bald alle kuschelig ins Bett legen. Ich habe eigentlich schon gehofft, wieso, das sind doch keine Albträume, man sieht Schlimmeres im Fernsehen. Ja, das hast du recht, da hast du in der Tat recht. Und wir müssen nochmal dazu sagen, dieses passiert alles in einer geschäftlichen Beziehung. Das sind Kunden von dir, die wollen das und du bedienst es. Nicht immer. Okay, aber es ist alles auf einer freiwilligen Basis. Ja. Das ist ein Geben und Nehmen und man, ja, so muss man sagen. Ja. Wenn man so ausdrücken möchte, ja. Hast du eine Beziehung? Ich hatte eine Beziehung. Ich habe während einer nicht wirklich gut funktionierenden Beziehung mit dem SM angefangen. Und ich glaube, das war der Overkill einfach. Und zuletzt habe ich auch schon mal in einer 24-7-Beziehung gelebt. Also was heißt das? 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche hatte ich einen Sklaven. Den hattest du. Hast du den geliebt? Nein. Kannst du lieben? Ja. Könntest du dich ganz normal... halte ich mich für fähig für. Hast du manchmal Sehnsucht, dich so richtig in einen Mann oder eine Frau, wahrscheinlich einen Mann bei dir, in ja, so richtig zu... Ja, ich habe auch jemanden kennengelernt, wo ich mich schon danach sehne, wenn er mich endlich nochmal drückt, ey. Wenn er dich was? Wenn er dich endlich... Wenn er mich endlich nochmal drückt. Ach so, genau. Könntest du dir auch vorstellen, eine normale Sexualität mit einem Mann zu haben, den du liebst? Ja, na klar. Ja. Achso, da muss das dann nicht, diese... Also es ist, ich bin auch gerne mal eher devot, könnte man sagen. Ja, das sagt man. Also ich habe jetzt eigentlich ja nicht unbedingt Sex mit meinen Sklaven, außer reicht mich halt sehr. Mhm. Aber ansonsten in einer Beziehung, glaube ich, wäre ich eher der, also nicht glaube ich eher, sondern bin ich eher der, ja, der die Frau ist, um mal so zu sagen. André, ich will jetzt ja nicht die moralische Keule schwingen. Ich respektiere, was du machst, darum geht's aber gar nicht. Aber ich möchte so zum Schluss doch noch sagen, gib auf dich Acht, dass du durch diese doch merkwürdige Tätigkeit nicht deine Fähigkeit zu lieben verbaust oder verlierst. Dann gib einfach auf dich Acht. Okay, das nehme ich dir zu Herzen. Ja, ich sag einfach mal so. Ich meine es gar nicht moralisch, ich meine es einfach persönlich. Und dann danke ich dir, dass du uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt hast, was du da alles so machst. Ein echtes Nähkästchen-Märchen wäre das gewesen, wo die Polizei zur Session kam. Komm, raus noch, das erzählen wir schnell. Ich hatte eine Autoflagellation auf dem Rhein-Braun-Gelände in Kerpen. Eine was? Eine Auto? Eine Outdoor, also draußen Flagellation, auspeitschen. Ach so. Und dann hat wohl ein Spaziergänger die Polizei gerufen, weil angeblich zwei Männer auf einen Nackten einschlagen würden und der laut um Hilfe schreit. Da kamen drei Polizeiautos, da sind 7 Polizisten ausgestiegen und der Rettungswagen war angefordert. Ach du lieber Gott. Ja, wir mussten dann nur für den Einsatz aufkommen, 153 € oder so. Das ist ja lustig. Haben die denn euch das gleich dann abgenommen, dass das eine freiwillige Aktion ist? Also zwei sind da rausgerannt, ne? Mhm. Und haben gleich angefangen rumzuschreien, ey, was macht ihr da? Seid ihr bescheuert und so? Und der Rest ist vorne am Auto stehen geblieben und einer von denen meinte schon ganz locker, ich habe mir sowas schon gedacht. Das ist ja lustig. Aber wer weiß, was Polizisten alles so sehen. Die haut auch nichts mehr um. André, vielen Dank und alles Gute wünsche ich hier. Ja, dir auch. Danke, tschüss. Tschüss. 1.51 Uhr haben wir. Falls es euch interessiert, sage ich das mal so zwischendurch. Hier ist Detlef und Detlef ist 50. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Detlef. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, ich bin arbeitslos und seit 2013. Ja. Und ich habe vorher viel Schulden aufgenommen gehabt und ich habe ja auch nicht gedacht, dass ich die Arbeit so schnell verliere, weil ich war 20 Jahre bei der Firma. Was hast du denn, als was hast du gearbeitet? Ich war in einem Salathersteller. Bei einem Salathersteller? Ein großer Salathersteller. Ich soll den Namen nicht sagen. Nee, brauchst du ja nicht. Hast du da als Arbeiter gearbeitet oder was? Ja. Als Arbeiter, okay. Mhm. Ja, da bin ich durch den Leihfirma reingekommen und der hatte dann gesagt, ja gut, dann kündige da bei deiner Leihfirma und dann kannst du Montag anfangen und das war Freitag. Da war eigentlich noch eine Vertragsstrafe drauf damals. Ja, der hatte sie da drin stehen. Und da habe ich meinen Bruder angerufen, habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Ich muss da Montag anfangen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hat er gesagt, ja, ist kein Problem, komm, wir gehen da hin. Und dann hat er die Kündigung einfach rückdatiert 3 Monate und hat zu dem gesagt, er soll die unterschreiben. Und so hat er die unterschrieben und dann bin ich zu der Firma gekommen. Ja, warum bist du denn dann gekündigt worden wieder? Also warum bist du 2013 arbeitslos geworden? Ja, weil die Firma von der wir jetzt sprechen, also wo ich 20 Jahre lang war, die Firma wurde von der Nummer 1 aufgekauft. So. Die andere Firma war die Nummer 2. Ach so, ich verstehe. Falls du dir was sagst. Ist auch egal. Wenn du einkaufen gehst, das siehst du bestimmt im Regal steht das immer. Ja, also das war dann eine betriebsbedingte Kündigung. Ja, weil der hatte zuerst die Verwaltung geschlossen, als er die Firma übernommen hatte. Da hat er 43 Leute entlassen. Und dann hat er gesagt, ja, in der Produktion habe ich auch zu viele Leute. Okay, das alte Lied. Das alte Lied, wenn sowas passiert. Du hast gerade gesagt, dass du dich auch sehr verschuldet hattest vorher. Ja. Wie hoch sind die Schulden? Die waren 43.000 €. Oh, für was? 34.000. Warum? Warum hast du so viel Schulden gemacht? Ja, das ging eigentlich 2008 schon los. Da habe ich bei meiner Mutter noch gelebt und die wollte eigentlich nicht aus dem Haus ausziehen. Die sollte aber da raus, weil die schon älter war. Und mein Vater ist gestorben 2000 und 2008 ging das eigentlich gar nicht mehr. Und da hatten wir gesagt, du musst hier raus. Und da hat sie gesagt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und die haben ja schon seit 60 da gewohnt gehabt. Ja. Oh, ja. Okay, warum die Schulden? Ja, das fing damit an, dass ich eigentlich zweimal Miete bezahlen musste, weil ich hier eine neue Wohnung nehmen musste und da hinten raus. Weil ich tatsächlich ein Haus auch nicht. Also die Mutter ist aus dem Haus rausgezogen? Nein, die ist verstorben damals. Aber jetzt nochmal, warum 34.000 € Schulden? Habe ich nicht verstanden. Ja, die haben sich über die Jahre hin aufgebaut. Ich sag mal, das hat damit angefangen, weil ich 2 Mieten bezahlen musste und das Geld nicht hatte damals. Warum musstest du 2 Mieten zahlen? Ja, weil ich hier rein musste, in die Wohnung, und aus der anderen raus musste. Und jemand musste ja noch, da war die Miete. Nehmen wir es mal so hin. Ich verstehe es zwar nicht richtig, aber ist jetzt vielleicht auch egal. Auf jeden Fall haben sich die 34.000 gesammelt durch solche Sachen. Hast du auch noch eine große Auto ist kaputt gegangen, da musste ich ein neues Auto kaufen. Ja. Ja, weil ich ja noch immer die Arbeit hatte, da habe ich gedacht, ja, ist egal, dann kaufst du eben ein neues Auto, dann bist du eben höher verschuldet, aber die Raten kannst du ja zurückbezahlen, weil du ja Arbeit hast. Verstehe, und so kam eins zum anderen. Gut. Ja, und da kam eins zum anderen und dann kam natürlich nachher der Hammer, ja, bin ein bisschen entlassen. Ne? Mhm. Wie viele Schulden hast du denn heute noch? Ja, jetzt mittlerweile auf zwischen 18.000 und 19.000. Das ist natürlich nicht. 18.000 und 19.000, das ist noch nicht so genau, weil ich eine Versicherung da laufen hatte. Ja. Und die haben die ja natürlich von der Bank aus gekündigt, wo die gesehen haben, dass keine Raten mehr reinkamen. Mhm. Und dann ist noch ein Betrag von 8.000 da abgedeckt worden. Und vorher hatte ich 10.000, hatte ich noch eine Zwischenzahlung gemacht, wie ich gesagt habe. Okay, glaube, also 18.000 ist natürlich jetzt, für, wenn man arbeitslos ist, ja, ist das eine Stange Geld. Was genau, Detlef, ist der Grund deines Anrufs? Ja, dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weiter weiß, weil ich habe bei 157 Bewerbungen habe ich, glaube ich, aufgehört zu zählen. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also ich stehe kurz vor der Insolvenz. Mhm. Warst du denn mal wegen, zumindest jetzt erstmal wegen der Schulden, warst du bei einem Schuldnerberater? Ja, war ich. Hat dir das was weitergeholfen und gebracht? Ja, sie hat mir gesagt, ich muss dann erstmal abwarten, was passiert. Mhm. Ich habe versucht, auch das Auto abzumelden, damit ich Kosten reduzieren kann, weil ich habe nur noch 400 Euro zum Leben. Mhm. Die Miete wird von dem Amt bezahlt. Mhm. Ja, aber dann bleiben nur noch 400. Und das Auto, sagst du, ist abgemeldet. Das ist. Nein, ich wollte den abmelden. Und wo ist ich habe mit der Kasse geredet. Ja. Und die haben da blockiert. Und ich kann das Auto nicht abmelden, ohne den Fahrzeugbrief. Ich sag klar, so, der ist ja da. Warum gibst du es nicht zurück oder verkaufst du es? Ja, ich wollte es verkaufen. Aber bis jetzt ist mir das noch nicht gelungen. Die haben mir gesagt, ich sollte das privat versuchen zu verkaufen. Du hast dieses Auto auf Pump gekauft, ne? Ja, ja. Und bei wem hast du auf Pump bei der Autofirma oder hast du dafür einen Kredit aufgenommen? Ne, ich habe bei dem Kredit aufgenommen, bei dem ich vorher schon einen Kredit aufgenommen hatte. Ach. Deshalb war ja die 34.000 ist ja zusammengekommen. Also das ist bei einer Bank, nicht bei 10 Banken da. Das heißt so, du bist jetzt in einer Situation, wo du Angst hast, du kriegst die Kurve nicht mehr. Naja, genau. Mhm. Wie sieht es privat aus? Ja, vielleicht, ich habe so fast keine Freunde mehr, sind alle weg, ja. Die haben gesehen, was mit mir los war und dann haben die Kurve gekratzt, ne? Beziehung? Ist auch im Keller. Also ist weg. Ist weg. Das heißt, keine oder kaum Freunde, Beziehung weg. Du ja. Stehst ziemlich alleine da, hast Schulden und kriegst mit 50 Jahren keine Arbeit mehr. Ja, so sieht das aus. Läufst du Gefahr, manchmal ein Glas zu viel zu trinken? Ja, ich hab das ja. Ja. Ja. Das heißt, das Problem haben wir auch noch. Ja, nee, aber im Moment habe ich das Problem wirklich nicht. Aber ich hatte das früher. Ich verstehe. Das wäre zu sagen, glaube ich. Bitte? Ich verstehe. Detlef, du hörst die Musik im Hintergrund. Wir haben gleich 2 Uhr. Das heißt, die Sendung ist hier rum. Hier können wir beide nicht mehr weiterreden. Aber ich verspreche dir auch, dass wir dich gleich nochmal anrufen werden. Ja. In der Hoffnung, dass wir irgendeine Idee haben, wie wir dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Ich weiß noch nicht so recht wie, aber wir machen uns gleich mal Gedanken. Und melden uns auf jeden Fall gleich bei dir. Jo, danke. Okay, Detlef, bis gleich. Jo. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Daniel Paulmann, morgen sind wir wieder da. Radio 1 live und wieder Fernsehen 1 Uhr. Bis dahin, tschüss.